bisschen zu meiner Vergangenheit. Ich war am Ende mein gesamtes bisheriges Berufsleben als Kulturermöglicher tätig. Ich bin dann nach Hamburg gekommen, um die Hamburg Kreativgesellschaft aufzubauen. Die ist ja in den Jahren davor sozusagen vom Senat beschlossen worden und dann im März 2010 an den Start gegangen. Die Kreativgesellschaft, ihre Aufgabe ist es, als Dienstleistungsunternehmen für das, was Kreativwirtschaft heißt, in Deutschland und in Hamburg als Dienstleistungsunternehmen daran zu arbeiten, dass die Rahmenbedingungen für Kreativwirtschaft besser werden. Kreativwirtschaft ist ja nun ein Zwitterwort und im Zweifelsfall ist es auch ein Oxymoron, also ein Wort, was es gar nicht geben darf. Also Kreativ und Wirtschaft werden da zusammengebunden. Unsere Aufgabe ist es tatsächlich nicht, klassische Kulturförderung in irgendeiner Art und Weise zu ersetzen oder da in Konkurrenz zu treten, sondern wir fokussieren uns in unserem Angebot auf all diejenigen, die sagen, ich will mit meiner kreativen und künstlerischen Tätigkeit im Zweifelsfall Geld verdienen, im besten Fall meine Existenz sichern. Und wir versuchen dabei zu helfen, die Rahmenbedingungen dafür in Hamburg ein bisschen zu verbessern. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind organisatorisch der Kulturbehörde zugeordnet. Wir sind inzwischen ein bisschen Vorbild für vergleichbare Einrichtungen in anderen großen Städten und Bundesländern in Deutschland, was ein bisschen daran liegt, dass wir nicht fokussiert sind auf einzelne Bereiche von dem, was Kreativwirtschaft ist. Da kann man ja auch nochmal lange drüber diskutieren, was gehört da eigentlich dazu, was gehört nicht dazu. Es gibt in Deutschland eine Definition, an die wir uns auch halten. Und wir sind auch ganz froh, dass diese Diskussion, gehört jetzt Fotografie dazu oder nicht, und dass diese Diskussion, dass man die damit beenden kann. Man kann natürlich trotzdem lange noch diskutieren, wie sinnvoll diese Definition ist, aber immerhin haben wir schon eine. Und unsere Aufgabe ist es tatsächlich nicht für einzelne Bereiche zuständig zu sein. Da gibt es in Hamburg andere Einrichtungen. Also es gibt ja so etwas wie die Filmförderung zum Beispiel, die definitiv und definiert zuständig ist für den Bereich Film und Fernsehen. Es gibt Hamburg und Design, zuständig für den Bereich Design. Es gibt Hamburg at Work, zuständig für den Bereich IT und Games. Nur um mal ein paar Beispiele, es gibt noch die Landesmedienanstalt, es gab früher so etwas wie einen Medienkoordinator. Das sind alles Einrichtungen für einzelne Bereiche. Wir sind sozusagen für die gesamte Kreativwirtschaft zuständig. Bitte? Es gibt in allen Bereichen Berufsverbände, es gibt in verschiedenen Bereichen verschiedene Berufsverbände, konkurrierende. Also die Musik zum Beispiel ist ja ziemlich breit aufgestellt in unterschiedliche Ausdifferenzierungen. Und das ist bei der bildenden Kunst ist es am Ende ja ganz genauso, dass es da unterschiedliche Bereiche gibt. Und je mehr man in die Details geht, desto ausdifferenzierter ist das. Aber wir, wie schon gesagt, wir sind da eher als so eine Durchschnitts- und Überblickseinrichtung zuständig für die gesamten Bereiche. Vielleicht zunächst mal das als theoretische Einleitung. Ich kann noch ein bisschen was erzählen über die politische Herleitung, wenn das irgendjemanden interessiert. Und ich kann auch noch mal etwas sagen über die Aufgabenbereiche, denen wir uns in den letzten 2,5 Jahren gewidmet haben. Aber vielleicht jetzt erstmal Andreas Lübers, oder? Wir haben Zeit. Also, wenn du noch was zu sagen hast, raus damit. Ich habe noch was zu sagen, aber. Politische Herleitung wäre schon interessant. Ja, genau. Gut, dann die politische Herleitung, soweit ich sie kenne. Die Beschäftigung mit einem Thema, was Kreativwirtschaft heißt, liegt so ein bisschen im Diffusen, muss man sagen. Es könnte sein, dass es so Anfänge in Großbritannien gab mit etwas, was Tony Blair Cool Britannia genannt hat und wo es am Ende dann wo es um vor allem junge Unternehmen an dieser Schnittstelle zwischen Kunst und sozusagen Ökonomie tatsächlich gab, junge Start-ups, die versucht haben, mit dem, was sie an kreativem Potenzial hatten, dann auch Geld zu verdienen. Da ging es vor allem um Musik, aber es ging auch um bestimmte Grafikdesign, Design, aber auch Dinge, die sich schon an der dann sich entwickelnden Schnittstelle zum Digitalen etabliert hatten. Cool Britannia wurde dann sehr schnell als vor allem eine Marketingmaßnahme entlarvt und ging dann auch entsprechend nicht weiter, aber das sind vielleicht so die Anfänge, die man dann nennen kann. Das nach Deutschland geschwappt ist, das mit einem amerikanischen Soziologen, glaube ich, der heißt Richard Florida, von dem haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Richard Florida hat tatsächlich dieses Thema weltweit vorangebracht in der Diskussion. Man muss inzwischen sagen, dass Richard Florida etwas ist, was auch inzwischen als überholt ging. Richard Florida hat die These aufgestellt, dass Städte, dass es sozusagen auf der Welt eine mobile Gruppe von sozusagen Kreativen gibt. Die hat er dann nochmal unterteilt in drei Unterabteilungen. Eine mobile Gruppe von Kreativen, die ihre Arbeits- und Lebensorte weltweit auswählen können und dass Städte weltweit darum konkurrieren, dieses Potenzial zu sich zu ziehen, weil mit diesem Potenzial, mit diesen Kreativen, mit der Bohème, wie der engere Kreis heißt, weil mit diesen Kreativen sozusagen die Arbeitsplätze folgen. Also es war so eine Umkehr sozusagen einer normalen Standort- und Wirtschaftsaktivität. Also sonst schafft man ja Strukturen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Er sagt, ihr müsst die Menschen holen, und zwar eine bestimmte Sorte von Menschen. Für die müssen Städte attraktiv sind. Und mit diesen Menschen, mit den Kreativen, mit der Creative Class, da kommt dann Wohlstand und Reichtum. Das war so seine These, die wurde weltweit diskutiert und ist inzwischen schon wieder zu den Akten gelegt, kann man sagen. Aber damit wurde einfach das Thema nochmal anders besetzt. In der Nachfolge kann man so deutliche sozusagen Theorieströme gar nicht mehr benennen. Man kann sagen, dass sich auch die Bundesrepublik Deutschland mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, dass es seit 2008 auf Bundesebene diese Definition gibt. Was ist Kreativwirtschaft? Da gibt es zwei Kriterien. Das eine ist, dass man sagt, allen Leistungen und Produkten, also Leistungen sind Dienstleistungen, allen Produkten aus der Kreativwirtschaft liegt ein schöpferischer Akt zugrunde, was immer das auch ist. Und es gibt vor allem eine Liste mit sogenannten 11 Teilmärkten, was zur Kreativwirtschaft gezählt wird. Das braucht man auch, weil die Kreativwirtschaft ein Wirtschaftszweig ist unter dieser Definition und dieser Wirtschaftszweig auch statistisch erfasst werden muss. Und um diese statistische Erfassung zu haben, braucht man dann auch eine Definition, was gehört dazu und was nicht, weil man ja sagen muss, das zählen wir mit, das zählen wir nicht mit. So kommen wir auf diese Liste von 11 Teilmärkten. Es gibt in Europa noch keine einheitliche Definition, aber es gibt in Europa auch eine intensive Debatte um die Förderung von Kreativwirtschaft unter bestimmten Gesichtspunkten. Um wieder auf Hamburg zurückzukommen, also das war sozusagen das ein bisschen so der Überblick über das, was Kreativwirtschaft ist und die Beschäftigung damit. Auf Hamburg zurückzukommen, wurde in dem Leitbild des CDU und dann des CDU-Grünen-Senats, nämlich wachsende Stadt, gab es Leitprojekte und eines dieser Leitprojekte war Kreatives Hamburg. Und dann hat man dann aus diesen Leitprojekten natürlich auch Maßnahmen umgesetzt und eine dieser Maßnahmen war, was müssen wir tun, um Kreativwirtschaft in Hamburg zu fördern? Und eine der Maßnahmen ist dann zu sagen, wir gründen eine Agentur, deren Aufgabe es ist, sich darum zu kümmern. Das ist so ein bisschen die politische Herleitung. Das ist, wenn man das aus der heutigen Sicht sagen kann, und ich glaube heute in der Pressemeldung der Grünen, die ja hier vorher Gall hießen, steht auch drin, dass die Grünen sagen, sie sind im Prinzip Mutter oder Vater der Kreativgesellschaft. Ist Mutter oder Vater? Ich bin nicht ganz sicher. Also wenn das Herr Meier war, dann ist es ein Vater. Okay. Also doch wahrscheinlich auch durch diese Kulturwirtschaftsberichte, die ja mal in Hessen anfingen und dann ja auch von den Grünen hier in Hamburg gefördert worden, von Wilfried Meier, hauptsächlich der einen Kulturwirtschaftsbericht für Hamburg gefordert und dann umgesetzt hat. Das war ja wahrscheinlich auch so ein Vorläufer dieser Gedanken, nicht? Das ist der Kreativwirtschaftsbericht nebenbei, aber Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Ich wollte nur sagen, das war ja politisch auch so ein Reflex drauf, wahrscheinlich auf diesen Kulturwirtschaftsbericht, jetzt so etwas zu initiieren. Also man darf dabei nicht vergessen, dass es mal eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag gegeben hat, Der Bericht der Enquete-Kommission hat so ein Modell vorgeschlagen, dass nämlich die Steuerung der Aktivitäten in dem Bereich der Kreativität, da wo es darum geht, die Menschen in eigene Existenzsicherungen bis hin zum Wachstum und Schaffen von Arbeitsplätzen zu begleiten, von externen Gesellschaften angeleitet werden sollen, beraten und mit Förderinstrumenten auch versorgt werden. Und empfohlen hatte die Enquete-Kommission, dass diese Gesellschaften in die Hände der Akteure gelegt werden sollen. So steht es jedenfalls drin im Wirtschaftsbericht. Und der Hamburger Weg ist nun ein etwas anderer gewesen. Da hat sich dann ein Akteur aus Mannheim geholt und gesagt, den setzen wir jetzt der Kreativgesellschaft vor, die dann wiederum zur Service- und Dienstleistungsfirma für die Akteure in der Stadt werden. So, ganz kurz zu mir, mein Name ist Andreas Lübbers. Ich bin 51 Jahre alt, hier in Hamburg geboren, meine Hobbys und ich... habe ein Theater gegründet, das heißt das Hamburger Sprechwerk, das ist gar nicht so weit weg von hier, einmal da so den Hügel nach oben in die Klaus-Groth-Straße. Wir haben einen Verein gegründet, auch auf Anregung der Politik übrigens, die mit genau diesem Entwurf, mit einer Senatsdrucksache, die Gründung der Kreativgesellschaft vorgeschlagen hat und gesagt hat, okay, also wenn wir die Gesellschaft, die dazu gründen, ist schon nicht in die Hände der Akteure legen wollen, dann müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass die Akteure eine Position in dieser Stadt finden und auch formulieren können. Und dazu regen wir an, einen Verein zu gründen. Das hat insbesondere Staatsrat Nikolaus Hill vorangetrieben und der hat 2009 eine große Gruppe von unterschiedlichsten Akteuren aus dem Bereich der Künstlerschaft und derjenigen, die in der Verwerterposition sind, eingeladen ins Buceus Law Forum, Buceus Kunstforum, und angeregt, dass wir uns doch zu einem Verein zusammenschließen sollten. Damals war immer noch vom Cluster die Rede, das sozusagen als Überbegriff für diese verschiedenen Teilmärkte gedacht war. Aus diesem Treffen ist eine Gruppe von rund 50 Leuten froh gestimmt, losgezogen hat, gesagt, ja, wir gründen den Verein. Eine etwas größere Gruppe von etwa 100 Leuten hat gesagt, ihr spinnt doch alle und lasst uns in Ruhe und so ein Blödsinn wollen wir gar nicht anfangen. Und was ihr da macht, das ist die absolute Ökonomisierung der Kunst und genau das ist das, was wir nicht brauchen. Und Kunstförderung wird demnächst gar nicht mehr stattfinden, sondern es wird versucht, über Wirtschaftsförderung nur noch die dann auszustatten mit Geldern, die auch zeigen, dass sie in der Lage sind, Steuern zu zahlen und Arbeitsplätze zu schaffen und sich in diesem neoliberalen Wortschatz auch selber wiederfinden. Wir, die diesen Verein gegründet haben, gründen wollten, haben gesagt, ja, genau. Und deswegen dürfen wir jetzt nicht alle auseinandergehen und die da einfach machen lassen, sondern wir müssen uns tatsächlich versuchen zusammenzuschließen und zu gucken, dass wir von den Seiten der Akteuren außen Blick behalten auf das, was mit diesen Ideen, die dort in Berlin, aber auch in Brüssel geboren werden und auch mit den Geldern, die da zur Verfügung gestellt werden, passiert. Und haben in einem sehr mühsamen und sehr schmerzhaften Prozess über viele, viele Monate uns zusammengerauft und dann endlich Hamburg hoch 11 gründen können. Der Verein sieht so aus, dass es einen Vorstand von 7 Mitgliedern gibt. Frank Otto ist der erste Vorsitzende, ich bin da der zweite. Die Damen sind dann vertreten mit Andrea Rothaug von Rock City und Claudia Fischer-Appelt aus dem Bereich Grafik. Dann ist mit dem Vorstand Dr. Holger Martens, der eigentlich in dem Sinne da gar nicht so unbedingt zu verorten ist, in dem Spektrum der Kreativwirtschaft. Der hat eine Genossenschaft gegründet von Historikern, aber die publizieren auch, insofern gehört er dann doch ein bisschen rein, und er hat vor allen Dingen sehr viel Sachverstand, was die Genossenschaftsfrage angeht, die für uns eine ganz entscheidende Fragestellung ist, wie man sich demokratisch und auch wirtschaftlich und auch gerecht positionieren kann. Dann ist Daniel Luchterhand mit dem Vorstand, ein Stadtplaner und Architekt, und Christian Reichel, auch wie ich, Theatermacher. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Nee. Aber sehr aktiv seit dieser ganzen Gründungsphase ist auch Vera Bucky, die mehr aus dem Bereich Kommunikation kommt. Und natürlich, und das ist sie, für Sie hier alle interessant, Silvia Henze, die beim ADK Ateliers für die Künste, heißt das, glaube ich? Ateliers für die Kunst. Für die Kunst. Ja. Aktiv ist und in dem Bereich auch immer für die bildende Kunst eine Stimme ist in unserem Kreis. Und dann gibt es einen Beirat, der 22 Personen umfasst, der so gedacht ist, dass jeder der 11 Teilmärkte dort abgebildet ist mit einem Big Player und einem und jemanden aus dem täglichen Miteinander sozusagen. Das ist Hamburg hoch 11. Wir haben 50 Mitglieder etwa. Die nächste Versammlung steht im November an, die nächste Mitgliederversammlung mit der Wahl eines neuen Vorstands. Und wer immer interessiert ist, möge mich doch nach der Vorstellung hier, nach der Veranstaltung hier ansprechen. Ich bin um jeden Kontakt dankbar. Genau. So viel zu Hamburg hoch 11 erstmal. Vielleicht den Faden nochmal aufknüpfen, neben was die Kreativwirtschaftsgerichte betrifft. Völlig richtig. Dann ist immer ein bisschen die Frage, was ist Antenne, was ist Ei? Irgendwie so, irgendwann kam das Thema auf, dann haben vor allem die Bundesländer gesagt, wir müssen es mal überprüfen, was ist das eigentlich, wie sieht es bei uns aus? Zum Teil lange noch vor der Zeit, als es eine einheitliche Definition gab, dann hat Hessen gesagt, naja, wir gucken uns jetzt bei der Kreativwirtschaft die Bereiche an, und Nordrhein-Westfalen hat gesagt, ja, wir nehmen da noch zwei dazu oder zwei. Das hat ja dann manchmal auch so ein bisschen ergebnisorientiert. Der erste Kulturwirtschaftsbericht für Hamburg ist aus dem Jahre 2006, den kennen Sie bestimmt auch alle. Und der erste Kreativwirtschaftsbericht ist jetzt im Frühjahr dieses Jahres vorgestellt worden. Die sind alle für die Länder spannend gewesen zu schauen, was tut sich da eigentlich bei uns, aber die sind alle, unterliegen alle einer anderen Definition, einer anderen Systematik, die sind alle nicht wirklich miteinander vergleichbar, aber man hat auf der politischen Ebene dann halt versucht zu sagen, was ist das eigentlich hier bei uns. Wir wissen inzwischen halt natürlich, dass das Kreativwirtschaft vor allem ein Metropolenphänomen ist, also stark sind in Deutschland die vier großen Städte, also nämlich Münster, Berlin, Münster, Paderborn und Bielefeld. Also Berlin, Hamburg, Köln und München und Stuttgart und die Städte kommen noch dazu. Es ist natürlich kein Phänomen des flachen Landes. Und die Berichte versuchen dann, die Dinge entsprechend abzubilden, wie wir das jetzt auch in dem aktuellen Bericht getan haben. Dürfte ich kurz mal, also das war sehr schön, aber ein bisschen relativ allgemein, ja, weil ich auch glaube, dass vieles Wissen fehlt. Also erstens, wer sind die 11 Teilbereiche? Ich glaube, dass Sie das ganz kurz mal sagen. Zweitens, wie hoch ist Ihr Etat und wo kommt der her? Also was haben Sie denn eigentlich sozusagen an Möglichkeiten, überhaupt was zu machen? Und drittens, was haben Sie bisher in Hamburg gemacht? Also konkret, weil ich glaube, so über jetzt diese Geschichte und Theorie ist auch ganz schön, aber ich glaube, interessant ist halt wirklich, was bedeutet das für uns, also für uns auch bildende Künstler, konkret hier. Ja. Also um konkret darauf zu antworten, wie Wir sind der Kulturbehörde zugeordnet. Wir haben eine Basisausstattung von 750.000 Euro im Jahr. Wir haben 7 oder 8 Mitarbeiter auf 6 Stellen. Der Etat kommt aus dem Etat der Freien und Hansestadt Hamburg, ist ein Etat, und das muss man an der Stelle vielleicht auch deutlich sagen, der sozusagen nicht ein Teil des Kulturetats ist. Er kommt aus der Kulturbehörde, aber die Kulturbehörde kriegt dafür, also sie knappt nichts ab von ihrem klassischen Kulturetat, sondern kriegt das sozusagen als zusätzliche Mittel auch. Der Kreativwirtschaftstitel im Haushalt hat, glaube ich, 1,4 Millionen Euro, von denen wir diese 750.000 bekommen. Und wenn wir so etwas machen wie den Kreativwirtschaftsbericht oder bestimmte Veranstaltungen oder sowas, dann kriegen wir manchmal auch noch was dazu. Was wir gemacht haben in den 2,5 Jahren, wir haben im Prinzip 4 oder 5 wichtige Themenbereiche, die wir von Anfang an um die wir uns von Anfang an gekümmert haben. Der eine Bereich ist der von Beratung, Vernetzung, Qualifizierung, Professionalisierung. Also da geht es schlicht und ergreifend darum, dass man sagt, die Akteure der Kreativwirtschaft sind fachlich in der Regel alle hervorragend ausgebildet. Und wir reden über Professionals, also und nicht über Amateure. Also wir sind tatsächlich für diejenigen da, die nicht Amateure sind, sondern Profis. Die sind in der Regel fachlich sehr gut ausgebildet. Sie haben aber manchmal sozusagen Defizite im Bereich sozusagen des Marketings, des Verkaufens, der Wirtschaftlichkeit und derlei Dinge mehr. Und all das, was wir da anbieten, richtet sich auf diesen Bereich. Wir haben im Jahr, also ich glaube seit Sommer 2010, also als wir eigentlich begonnen haben, sozusagen diese Programme umzusetzen, bis März 2012, also in diesen, sagen wir mal, anderthalb Jahren, so etwas wie 600 kostenlose Orientierungsberatungen durchgeführt. Also kommen Menschen zu uns und sagen, ich kann das und das und bin das und das und haben mir jetzt überlegt, wie ich damit sozusagen Geld verdienen kann, oder ich bin gerade dabei, ein kleines Unternehmen zu führen, oder ich führe ein Theater und habe jetzt diese Probleme oder derlei Dinge mehr. Also ungefähr 600 in dieser Zeit, die sind kostenlos. Jeder kann dann zu uns kommen, macht einfach mit unseren Kollegen einen Termin aus. Davon waren in dieser Zeit so 80 aus dem Bereich der bildenden Kunst. Und die bildende Kunst liegt bei dieser Nachfrage ungefähr an dritter oder vierter Stelle. Also die größte Gruppe sind die Designer. Das sind auch in Hamburg die größte Gruppe von Erwerbstätigen im Design. Das sind fast 15.000. Und dann ist der Bereich der darstellenden Kunst relativ stark. Und dann kommt aber schon oft die bildende Kunst an dritter oder vierter Stelle. Also da gibt es ein Angebot, und das wird auch aus dem Bereich der bildenden Kunst tatsächlich wahrgenommen und nachgefragt. Wir haben eine ganze Reihe von Vernetzungsveranstaltungen. Also mir fällt da zum Beispiel so eine Initiative aus Möbeldesignern ein oder Journalisten, die sich treffen bei uns, wo wir die Dinge moderieren, oder ein Zusammenschluss von Leuten aus dem Bereich von kleineren Jazzlabels, die versuchen, gemeinsame Präsenz auf internationalen Messen zu organisieren und derlei Dinge mehr. Also das ist dieser Bereich. Wir sind gerade dabei, also wir haben auch noch eine Veranstaltungsreihe an den Hochschulen, an 4, 5 verschiedenen Hamburger Hochschulen, unter anderem auch der HFBK, wo es exakt um diese Fragen geht, also um KSK, also wo die Absolventen, die Auszubildenden an den Hochschulen, die Studierenden an den Hochschulen, die ja da fachlich ausgebildet werden, auch an der HFBK, wo die aber fragen sozusagen der Existenzsicherung, also was ist die KSK, wie komme ich da rein, macht das einen Sinn, wie schreibe ich eine Rechnung und derlei Dinge mehr, wo wir an diesen Dingen arbeiten mit einer Veranstaltungsreihe, die heißt Butter bei den Fischer. Die findet als Ringvorlesung an diesen 5 Hochschulen statt und an der HFBK. Und an der HFBK gibt es auch immer einmal im Semester noch so einen Tag, wo wir bestimmte Möglichkeiten vorstellen. Da sind wir oft auch Lotse. Also müssen nicht alle Dinge Leute machen, Lotse in dem Sinne, dass wir sagen können, hier gibt es eine Einrichtung, dort gibt es eine Initiative, dort kann Ihnen vielleicht weitergeholfen werden, um nicht die Dinge alle neu zu machen. Der zweite zentrale Punkt ist die Frage von Immobilien. Also wo gibt es geeignete Immobilien für Kreativwirtschaft? Also wo gibt es Ateliers, wo gibt es Musikproberäume, wo gibt es kleine Büros für Grafikdesigner, derlei Dinge mehr? Wo gibt es Aufführungsorte? Wir haben, seitdem wir dort aktiv sind, jetzt insgesamt 13.000 Quadratmeter Flächen vermittelt an Akteure der Kreativwirtschaft. Das tun wir zum Teil, indem wir größere Einheiten anmieten und sie raumweise untervermieten. Auch da gibt es eine Reihe von Orten, die intensiv von bildenden Künstlern genutzt werden. Also es gibt das erste Objekt, was wir angemietet haben, ist S21, nennen Sie sich selbst, eine Initiative am S-Bahnhof Rothenburgs Ort. Ein altes Schulungsgebäude, also aus den 60er Jahren würde ich sagen, 1200 Quadratmeter, wo diese Initiative, ein Verein S21, die sind auf uns zugekommen, haben gesagt, wir sind einer Initiative, wir suchen Räume, wir haben da was gesehen. Herr Rühl, würden Sie uns mal helfen, das irgendwie anzumieten? Dann sind wir an den Vermieter herangetreten, das ist ein privater Vermieter herangetreten, haben mit dem verhandelt, haben gute Konditionen ausgehandelt und wir sind jetzt Hauptmieter und der Verein ist unser Untermieter. Das heißt, wir haben die Kaution bezahlt, wir tragen das Mietausfallrisiko, also wenn da Mieterwechsel sind und derlei Dinge mehr, dann geht es nicht zu Lasten des Vereins, sondern zu unseren Lasten. Und ich glaube, das hat sich am Ende auch für den Vermieter, hat er dieses Geschäft nur abgeschlossen, weil er wusste, da ist eine städtische Gesellschaft, da glaubt er, dass die einigermaßen solvent sind und dass es da kein Risiko eingeht. Dieser Verein macht in der Belegung der Räume im Prinzip, was er will und wir fragen immer nur mal nach, wenn die Revermietungsquote sinkt, dann rufen wir mal an, sagen, jetzt sind wir hier gerade bei 80%, was ist denn da los und dann so. Aber es gibt auch in anderen Orten, also Finanzamt Altona haben wir zum Beispiel eine Etage angemietet, eine Etage an der Schauspielschule weitervermietet und eine dritte Etage an das Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater vermittelt. Auch da gibt es bildende Künstler. Es gibt aber auch Objekte, die so, weil sie ein bisschen wertiger sind, weil ihre Lage sehr zentral ist, die sind ein bisschen teurer und dann sind es selten bildende Künstler, die da die Nachfrage haben. Wir haben zum Beispiel, fällt mir nur ein, im Kolbenschmidt-Gelände, kennen Sie vielleicht an der Friedensallee, Bahrenfeld, da haben wir 500 Quadratmeter, weiß ich nicht, zufällig an einen bildenden Künstler vermittelt, der große Arbeiten macht, der teilt sich dieses Atelier jetzt mit ein paar anderen, das wissen wir dann am Ende auch nicht. Das ist so etwas, was wir tun und wir arbeiten neben, es gibt eine Immobiliendatenbank, die wir entwickelt haben, auch mit dem AFDK zusammen. Also auch, weil wir sagen, die Strukturen, die in Hamburg sind, da wollen wir nicht in Konkurrenz treten, sondern und da auch keine Doppelung entstehen, haben wir von Anfang an geschaut, dass wir das mit dem AFDK zusammen machen. Da kann man selbstständig Räume einstellen, also suchen und finden. Trotzdem muss man sagen, dass bei all den Aktivitäten, die wir in diesem Bereich entfalten, die Nachfrage des Angebots immer noch übersteigt. Das ist schlicht und ergreifend so. Es gab ein paar Objekte, die waren tatsächlich kostenlos und nur gegen Nebenkosten abzugeben. Das waren zum Teil sehr kurze Nutzungen. In diesem Bereich gelingt uns auch immer wieder, temporäre Orte für Ausstellungen zu akquirieren. Also wir haben da im Hahntrapp, Großer Wurst, da haben wir Räume zur Verfügung gestellt. Wir hatten jetzt bei der Hamburg Art Week, da am Scharhof und im alten Postgebäude haben wir Räume vermittelt und derlei Dinge mehr. Also nur um das mal zu nennen, was wir da für den Bereich der bildenden Kunst tun. Und wir haben jetzt im Moment gerade, falls es jemanden interessiert, wir haben gerade ein Objekt, 2500 Quadratmeter, in einem relativ guten Zustand, allerdings in Harburg, Nöldecke Straße 17 ist die Adresse. Also wer nach Harburg will, ja, lachen Sie nicht, es gibt nein, auch... Entschuldigung, ich bin der Nachbar von und den Bein, ich habe da auch schon probiert, was zu machen, aber Sie waren der Steller. Was wunderbar ist, das darf ich jetzt. Also, wenn Sie. Also da, aber es ist ein wunderschönes Gebäude. Also, eine ehemalige Polizeiwache und die oberen Etagen sind tatsächlich ganz schön. Wir schauen jetzt mal, ob wir für diese 2500 Quadratmeter, wie viele Interessenten es dafür gibt. Und wir werden, wenn wir am Ende zwei Interessenten haben, die jeweils 20 Quadratmeter haben, dann werden wir es nicht umsetzen können, ist ja klar. Aber wenn wir sagen, wir können mal mindestens eine oder zwei Etagen belegen, dann werden wir das auch entsprechend versuchen. Und die Konditionen sind da noch ein bisschen verhandelbar. Also sagen Sie doch mal was. Naja, der S-Bahnhof Rothenburgsort, das ist ein ziemlich schlechtes Zustand, muss man sagen. Die Lage ist gar nicht so schlecht, unmittelbar am S-Bahnhof Rothenburgsort. Das kostet 3 Euro netto kalt. Das darf man jetzt, es geht immer darum, dass wenn man dann einzelne Räume anmietet, man immer Anteile an den Gemeinschaftsflächen bezahlen muss. Also das bleibt nicht bei diesen 3 Euro netto kalt, sondern wenn Sie dann einen Raum mieten, müssen Sie einen Anteil am Flur und einen Anteil an den Sanitäreinrichtungen bezahlen. Das wird dann umgelegt, dann sind Sie bei 4,50 oder was auch immer, je nachdem, wie groß die Gemeinschaftsflächen sind, und dann kommen die Nebenkosten noch dazu. Also im S-Bahnhof Rothenburgsort zahlen die Nutzer am Ende, glaube ich, so etwas wie 6,70 Euro oder so in dieser Größenordnung. Es gab ein paar Orte, wie schon gesagt, nur Nebenkosten, und es gibt auch eine Reihe von Orten, die sind, ich glaube aber, die teuersten sind dann netto warm, also netto in Bezug auf die Mehrwertsteuer, liegen dann so bei 11 Euro. So, das ist so die Spanne. Nöldecke Straße sind wir im Moment bei der Verhandlungsbasis in so einem Bereich zwischen 4 und 6 Euro netto kalt. Wo wir dann landen, ist dann mit der Finanzbehörde noch abzustimmen, aber das ist so eine Verhandlungsbasis. Das Gebäude ist in gutem Zustand, finde ich. Es ist 10 Minuten zum Bahnhof in Harburg. Ja, also ich würde mich freuen, wenn uns das gelingt, das zu belegen, aber wenn nicht, dann nicht. Also das ist schlicht und ergreifend so. Wir reden, was Immobilien betrifft, natürlich auch über größere Objekte. Wir sind jetzt gerade in intensiven Verhandlungen, um die Nutzung des Frappant e.V. in der Viktoria-Kaserne zu verstetigen. Da sind auch viele bildende Künstler dabei, aber auch Fotografen und Grafiker und all diese Dinge mehr. Das sind am Ende 10.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Auch da sind die Nebenflächen relativ groß, also ein Dachboden, der nicht zu nutzen ist, ein Kellergeschoss, das fast nicht zu nutzen ist. Das schrumpft dann an Nutzfläche, schrumpft es nochmal ziemlich zusammen. Der Frappant e.V. hat dort ungefähr 60% belegt, und dann geht es natürlich auch um die Frage, was passiert eigentlich mit den anderen 40%, und auch da geht es um Konditionen. Da muss saniert werden, und dann geht es natürlich in mühsamen Verhandlungen mit den Eigentümern, in diesem Fall der öffentlichen Hand, also der Finanzbehörde, geht es natürlich darum, wie kriegt man das finanziell irgendwie so, dass die Nutzer da drin bleiben können und nicht mehr zahlen müssen, als sie zahlen können, und man aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch die Kosten abgedeckt kriegt. Das ist manchmal eine mühsame und harte Auseinandersetzung mit den Akteuren, aber auch da sind wir im Moment auf einem ganz guten Weg. Wir haben gerade ein Interessensbekundungsverfahren gemacht für Hochwasserbassin. Das ist auch nicht so weit, also die Süderstraße entlang, dann kommt es irgendwann auf der linken Seite, Süderstraße 112, 114, da stehen noch drei, da wird dieser Grünzug gebaut, am anderen Ende des Karrees steht dieser Künstlernutzung am Bullerdeich. Da sind wiederum am anderen Ende, da ist Hochwasserbassin, drei Gebäude im ehemaligen Sitz der Wasserwerke, wo wir ein Interessensbekundungsverfahren jetzt ausgeschrieben haben und da jetzt vier Konzepte in die engere Auswahl gekommen sind, und eines dieser Konzepte beschäftigt sich auch sehr intensiv mit sozusagen der Möglichkeit, den Möglichkeiten für bildende Kunst. Wir denken auch, wir arbeiten auch intensiv an so einem eher langfristigen Projekt, wo es um die Frage geht, wie wir das Oberhafenquartier, also dieses Quartier, was an der Oberhafenkantine beginnt, zwischen dem Gewässer, zwischen dem Oberhafen und dem der Großmarkthalle und der Bahntrasse. Wenn Sie nach Süden fahren, fahren Sie da immer dran vorbei. Das ist so ein bisschen so ein bananenförmiges Stück Land am östlichen Rand der Hafen City, wo beschlossen ist, dass das zunächst mal nicht in der üblichen Verwertungsroutine der Hafen City verwertet wird, sondern dass das in einem mühsamen Transformationsprozess zu einem Quartier für Kultur und Kreativwirtschaft werden soll. Und da stecken wir jetzt gerade am Anfang. Da haben wir auch ein Interessensbekundungsverfahren gemacht. Und der Sieger dieses Verfahrens, wo wir gerade versuchen, städtische Mittel zusammenzukratzen, damit es eine Anschubfinanzierung gibt, der schafft explizit Grundlage für bildende Kunst. In Hamburg, inzwischen sagt, weiß es ja schon fast jeder, wer das werden soll, aber noch sind wir nicht über die Hürde, dass wir das Geld da zusammen haben. Gibt es denn von Ihrer Seite Erfahrungen mit der Saga? Die Saga hat ja sehr viele Ateliers in ihrem Programm oder vermietet sehr viele Ateliers. Und da ist doch die Frage, da die zum Teil ja recht hochpreisig sind, weil Sie hatten vorhin mal erwähnt, Nebenkosten, also die Saga als städtisches Unternehmen könnte ja mal gedrängt werden für die Künstler, ein Ausnahmeverfahren zu machen, dass die Künstler keine Miete zahlen, sondern nur die Nebenkosten. Also das ist klar, also dass Nebenkosten bezahlt werden müssen, aber das wäre mal eine Idee. Der Berufsverband hat mal vor 2-3 Jahren an die Saga geschrieben und dann hat die Saga gesagt, sie wollen sich das mal überlegen. Und es wär schön, wenn von Seiten der Kreativgesellschaft wir da sozusagen so einen flankierenden Schutz bekämen. Und das würde uns sicher weiterhelfen. Und eine andere Sache ist die will ich auch gleich hinterher schicken. Wir hatten jetzt kürzlich an den Sozialsenator geschrieben und die Problematik ihm bekannt gemacht, dass viele Künstler in gewerblichen Räumen leben, die nicht Wohngeld, ja, wie soll man sagen, also, sie können kein Wohngeld in Anspruch nehmen. Und es gab mal also habe ich mir sagen lassen, zu Hans-Ulrich Kloses Zeiten, das war so in den 80er Jahren, späte 70er, 80er Jahre, da gab es die Möglichkeit, dass Künstler mit der Genehmigung der Vermieter dort leben konnten und das als ersten Wohnsitz ausweisen konnten. Und in dem Moment, wo man den ersten Wohnsitz dort anmeldet, ist man auch in der Lage, Wohngeld zu beantragen. Das würde vielen Künstlern unwahrscheinlich helfen, in ihrer doch prekären existenziellen Situation. Und da komme ich nochmal ganz kurz auf diesen Kulturwirtschaftsbericht zu sprechen, dass davon natürlich gar nichts drinsteht im Kulturwirtschaftsbericht. Da wird so suggeriert, dass die Kreativwirtschaft einen unwahrscheinlichen Umsatz macht, dass sie gleich hinter der Chemie und vor der Autoindustrie das größte Bruttosozialprodukt erwirtschaftet. Und da kommt natürlich leicht bei den Politikern so die Idee auf, also den Künstlern geht das ja unwahrscheinlich gut. Und nun gibt es eine Umfrage vom Bundesverband Bildender Künstler, und wo nach es ganz anders aussieht, denn ich weiß nicht wie viel Prozent, also sicherlich eine sehr, sehr hohe Zahl, unter dem Existenzminimum leben muss und sich irgendwie zu arrangieren versuchen, dass die meisten Künstler eben, wie heißt das, dieses Hartz IV beantragen könnten, aber irgendwie gibt es da eine Scheu, das zu machen. Also sie leben unter dem Existenzminimum, hätten die Möglichkeit, Hartz IV zu beantragen. Aber die Hürden, was dann auch den Ausschluss aus der Künstlersozialkasse bedeutet und so weiter. Das sind also so ganz viele Verschachtelungen, die leider sehr unglücklich sind. Und bei dem Stichwort Künstlersozialkasse fällt mir noch ein, wenn Sie solche Veranstaltungen in den Kunsthochschulen machen, dann wäre das ganz schön, wenn Sie im Hinterkopf behalten würden, dass der Bundesverband Bildender Künstler mit der Künstlersozialkasse sozusagen einvernehmlich ausgehandelt hat, dass wenn ein Künstler im Berufsverband Bildender Künstler ist, er keine Probleme hat, in die Künstlersozialkasse zu kommen. Also das wäre hilfreich, würde uns helfen, neue Mitglieder zu generieren, und auf der anderen Seite hätten diese jungen Künstlerinnen dann keine Schwierigkeiten, in die KSK zu kommen. Ja, vielen Dank für diese Hinweise. Ich sage nochmal grundsätzlich was dafür. Bei all unseren Aktivitäten, und deshalb finde ich gut, dass Sie auf so Sachen hinweisen, und ich würde mich freuen, wenn wir heute Abend noch weitere Dinge hören würden. Bei all unseren Aktivitäten. Wir sind nun zuständig für 11 Teilmärkte. Wir können uns nicht in all diesen Teilmärkten im Detail auskennen. Das tun wir uns auch nicht. Wir sind unmittelbar darauf hingewiesen, dass die Akteure dieser Teilmärkte uns immer sagen, was für sie wichtig ist, und noch besser sozusagen uns vorschlagen, bestimmte Aktivitäten entfalten und uns vorschlagen, sie in diesen Aktivitäten entsprechend zu unterstützen. Das prüfen wir dann natürlich, was bedeutet diese Unterstützung für uns, und tun das aber auch in den Regelfällen, wie ich das jetzt zum Beispiel mit diesen kleinen Jazz-Labels oder dem Möbeldesign oder derlei Dingen geschildert habe. Also da sind wir immer darauf angewiesen, auf das, was die Akteure tun, weil wir können es uns nicht ausdenken. Ganz konkret, wir haben sehr wenig mit der Saga zu tun, weil wir uns, es gibt ja diese eigentlich klassische Trennung in Hamburg, dass die Saga für Wohnungsbau zuständig ist und die Spriag für Gewerbenutzungen, und wir haben deshalb vor allem mit der Spriag zu tun und sehr wenig mit der Saga. Aber wenn wir uns da in den Details nochmal abstimmen, es gibt natürlich Kontakte zur Saga, aber das ist nicht unser hauptsächlicher städtischer Partner, ist tatsächlich die Springhof und natürlich die Finanzbehörde, die ja am Ende sozusagen die Liegenschaften verwaltet und auch die Springhof und die Saga entsprechend steuert. Das Problem Wohnen im Gewerbe, also das ist natürlich ein ganz zentrales Problem. Da muss man im Zweifelsfall tatsächlich mal eine konzertierte Aktion machen, weil Wohnen und Arbeiten, also Wohnnutzung und Gewerbenutzung, sind in Deutschland ja ziemlich strikt getrennt. Wir wissen natürlich, wie problematisch das ist, wenn man nicht nur eine Wohnung bezahlen muss, sondern auch noch ein Atelier, und dass es dann eigentlich ideal ist, die Dinge zusammenzubringen mit all den Problemen, die das dann bedeutet. Und die Vermieter versuchen das ja sehr oft zu vermeiden, Wohnnutzung in Gewerbe zu akzeptieren, weil dann sozusagen andere rechtliche Rahmenbedingungen greifen, dann wird das Gewerbe auf einmal zu einer Wohnnutzung, und dann, das versuchen sie tatsächlich zu vermeiden, aber trotzdem ist es eine zentrale Frage. Siegfried wollte was fragen. Ja, aus welchem Etat speisen sich eigentlich die Mittel, wenn Sie als Kreativgesellschaft als Hauptmieter auftreten? Es können ja da auch mal, also gegenüber Privaten, es können da ja auch mal Ausfälle auftreten und so weiter, und dann müssen Sie ja irgendwas ausgleichen oder sehen, dass dann Zurechtkommen möglich ist. Also wir im Moment haben wir bei den Objekten, die wir als Hauptmieter angemietet haben und untervermieten, eine Belegung, die liegt immer so zwischen 96 und 100%, aber es gibt ein bisschen Mietausfall, das tragen wir aus unserem Etat. Also wir, bis jetzt geben wir die Kosten, die uns ein Gebäude kostet, immer 1:1 weiter. Also wir erheben da keinen Aufschlag. Je mehr Gebäude wir jetzt anmieten, desto mehr müssen wir darüber nachdenken, ob wir ein bisschen Aufschlag erheben, ob wir sagen, da kostet der Quadratmeter dann 50 Cent mehr, weil sozusagen der Aufwand und das Risiko auf unserer Seite auch steigt. Aber bis jetzt geben wir all das, was wir zahlen, geben wir 1:1 an unsere Mieter weiter, ohne jeden Aufschlag. Denn prinzipiell ist das ja eigentlich gut, weil Sie vielleicht eben, weil Sie einen großen Bogen verhandeln können, viel besser, als wenn einzelne Leute jetzt da, dass sie also eventuell die Mieten günstig runterhandeln können. Ich meine, das ist schon mal ein Punkt, was ich sehr positiv finde. Vielen Dank. Almut? Ich wollte gerne wissen, die Ateliers, die Sie bisher vermittelt haben, sind das zum großen Teil Gewerberäume oder sind da auch so also Mischnutzung dabei, dass auch Künstler daran wohnen können? Also das sind im Moment alles Gewerberäume. Alles Gewerbe. Also es gibt ein Objekt, nämlich in der Kastanienallee, unmittelbar hinter den Esso-Häusern, also parallel zur Reeperbahn. Da haben wir knapp 1000 Quadratmeter angemietet in diesem Objekt, und da kann auch gewohnt werden. Das ist jetzt voll belegt und da sind keine bildenden Künstler drin. Das ist auch das teuerste Objekt, was wir im Moment haben. Das kostet netto kalt 7 €. Sehen Sie eine Chance vielleicht bei zukünftigen Projekten mit dem Eigentümer so zu verhandeln, dass es da eine Möglichkeit gibt von einer Mischnutzung für die bildenden Künstler, weil die sind eigentlich die es am nötigsten bräuchten? Das ist genau das. Ja, also wie schon gesagt, ich finde das nochmal einen sehr wichtigen Hinweis darauf, da müssen wir uns einfach abstimmen. Das große Problem, was wir sehen, und vielleicht haben Sie da Erfahrung damit, ist natürlich, wie schon gesagt, dass das Gewerbe und Wohnen so getrennt ist. Wir haben an vielen Stellen schon auch mit der Finanzbehörde darüber geredet und haben gesagt, das ist ein Problem, wir müssen eine Lösung finden. Wenn es so eine pragmatische Lösung gibt, nämlich dass der erste Bürgermeister sagt, ach, das kriegen wir irgendwie hin, dann ist es natürlich eine gute Lösung. Wenn man sich hinter Gesetzen verschanzt, wird es sehr schwierig. Das kann man also, klar sagen. Wir haben mittlerweile einen recht ausführlichen Brief bekommen von der Sozialbehörde. Ja. Und da wird also Folgendes konzertiert, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, mit den Bezirken zu verhandeln, dass also ein Gewerberaum, wenn der Vermieter damit einverstanden ist, sozusagen umgewandelt wird, auch in einen Wohnraum, und dass der Senat da nicht eingreift, weil dafür die Bezirke zuständig sind. Also das war so ein Angebot von der Sozialbehörde. Wir können Ihnen den Brief gerne zeigen. Nicht? Also gerne, und also wir wissen um die Problematik. Also auch nochmal kurz, natürlich wissen wir um die Problematik der Einnahmensituation von Akteuren der Kreativwirtschaft. Wir behaupten auch nicht, die Kreativwirtschaft steht hinter der Automobil- und der Chemieindustrie an dritter Stelle. Das behauptet man auf Bundesebene. Da muss man an der Stelle erstens dazu sagen, und vorhin gab es die Frage nach den 11 Teilmärkten. Zur Kreativwirtschaft gehört natürlich auch Presse, Werbung, Software, Games, Design, Rundfunk. Das sind Teile, die gehören auch zur Kreativwirtschaft. Da wird auch richtig Geld verdient. Also gerade in Hamburg wird im Bereich Presse sehr viel Geld verdient, überhaupt gar keine Frage. Und deshalb kommen dann sozusagen auch diese statistischen Daten zustande. Dass man die nach vorne schiebt, hat natürlich auch den Grund, dass man sich auch auf einer Bundesebene wichtig machen will. Dass man sagt, wir sind auch ökonomisch nicht zu beachten, dass das die Kehrseite hat, dass man denkt, naja, denen geht es ja allen gut. Ja, Das ist sozusagen das Dilemma, in dem man steckt. Aber wenn man nur sagt, da haben wir so Hungerleider damit, dann ist auch schlecht. Dann begibt man sich in die Gefahr, dass man sagt, ach nee, da... Das war ja auch die Idee von den Grünen, dass sie sagten mit dem Kulturwirtschaftsbericht, dass sie meinten, dass, also jetzt so positiv gewendet, also das hat mir mal Wilfried Mayer erzählt, dass sie dadurch erreichen möchten, dass die Politiker... Mehr in Kunst sozusagen investieren. Nicht? Also sollte so ein Effekt sein. Aber dieses Thema des Wohnens und oder sozusagen Arbeiten und Wohnen im Sinne von Atelier nochmal zusammenzudenken, ich finde das mit den Bezirken ganz wichtig. Wir haben heute zum Beispiel mit dem Bezirk Nord zusammengesessen, wo es um die Entwicklung von Arealen in diesem ehemaligen Krankenhausareal, was ist das, Eims? Barmbek? Barmbek ist im Nord, ja. Heidberg? Nee, also der ganze Heidberg ist im Nord. Pathologie? Ja. Eilbeck, also das ehemalige Klinikum Eilbeck. Da gibt es die Pathologie, da gibt es ja Pläne dafür, aber jetzt geht es um ein Objekt, das ist eine ehemalige Psychiatrie und noch ein Pförtnerhaus. Die drei verlorenen Gebäude, die da stehen. Ja, und da reden wir jetzt gerade mit dem Bezirk darüber, wie wir da einen Fuß in die Tür kriegen, was diese Objekte betrifft. Mal gucken, was uns da geht. Also für die Künstler ist es elementar, für die meisten, dass sie da auch wohnen können. Ja. Denn ein bildender Künstler, wenn er nicht übermäßig verdient, gerade so rumkommt, dass er vielleicht sogar kleine Überschüsse hat, kann er nicht in der Regel sich noch eine Wohnung gleichzeitig leisten. Das geht nicht. Oder er muss zumindest da auch mal schlafen können und so weiter, weil ein Künstler sonst nicht arbeiten kann. Naja, wir haben ja, also dieses, dass mal geschlafen wird, das wissen alle. Immer, und das wird einfach akzeptiert. Das Problem ist ja, was hier genannt worden ist, wenn ich anfange, das zu legitimieren, zu legalisieren, wenn ich Wohngeld beantragen will, dann komme ich ja in das Problem, dass ich eine Meldeadresse brauche und dann geht es darum, darf ich da überhaupt wohnen oder nicht? Und dann beginnt ja das Problem, dass man da eine Couch drin stehen hat und mal schläft, und wie oft interessiert niemanden tatsächlich. An dieser Stelle haben wir jetzt so eine Diskussion, die mich sehr erinnert in diese Anfangszeit, wo es darum ging, Hamburg Hoch 11 zu gründen und wo auch lauter individual Befindlichkeiten der verschiedenen Gruppen formuliert worden sind, so als wären die total outstanding. Ja? Und, aber wir merken einfach, dass es dieses Problem genauso auch bei den Musikern gibt. Das gibt es bei den Fotografen, das gibt es bei, den darstellenden Künstlern. Eine gute Freundin von mir, die hat Pilates-Kurse in ihrem Wohnzimmer gegeben, ja? Also hat aus ihrer Wohnung dann ihren Arbeitsplatz gemacht. Da waren dann teilweise mehr als 30 Leute in der Wohnung. Da hat sie dann auch schon wieder ein Notausgangsproblem gekriegt, sozusagen, wenn das offiziell gemacht worden wäre. Also dafür ist Hamburg Hoch 11 eigentlich die richtige Ansprechpartnerin. Dafür kann ein Zusammenschluss derjenigen, die alle dieselben Probleme haben, aber aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, tatsächlich Veränderungen herbeiführen. Ich glaube nicht, selbst wenn Eckbert Rühl jetzt verständnisvoll nickt, ja, und das als Problem wirklich erfasst hat, dass die Kreativgesellschaft sich zum Wohnraumvermieter aufschwingen wird. Der kommt auch in Teufels Küche, wenn er das macht. Das ist gar nicht sein Auftrag. Sein Auftrag ist, dieses Geld, was der vom Senat zur Verfügung gestellt worden ist, als Mietbeihilfe für Gewerbeimmobilien rauszugeben. Wenn jetzt die Sozialbehörde kommt und sagt, ja, das machen dann die Bezirke, ist das wieder die typische Haltung in dieser Stadt. Ja, da wird einfach der schwarze Peter an die nächst tiefere Instanz geschoben und die kriegt sich dann nicht geeinigt. Also bleibt es alles wieder so, wie es ist. Nein, wir müssen als Hamburg Hoch 11 mit mindestens 2000 Mitgliedern dastehen und sagen, wir haben unter unseren 2000 Mitgliedern 1000, die möchten gerne Wohnen und Arbeiten neu definiert haben. Und wir möchten das in der Gesetzgebung, in der Wohnungsbaugesetzgebung, in der Gewerbegesetzgebung dieser Sachverhalt neu eingeführt wird und dass solche Mischimmobilien bitteschön auf Antrag von Künstlern bei der Kulturbehörde angemeldet werden können und die dann sich bei den jeweiligen Bezirken dafür dann auch einsetzt, dass das auch stattfindet. Das ist der einzige Weg. Wir sind Bürger dieser Stadt. Und wir müssen das selber auf die Beine stellen. Wenn wir eine starke Kulturbehörde hätten, wäre das eine Idee. Aber die Erfahrung zeigt, dass wir keine starke Kulturbehörde haben. Nicht im, wir haben eine super starke Kulturbehörde. Wir haben keine starke Kultursenatorin. Wir haben im Moment einen Bürgermeister. Wir haben im Moment einen Bürgermeister, der Kultursenatorin total den Schneid abkauft. Aber weil wir ihn lassen. Der ist mit unserer Mehrheit gewählt worden. So. Also ich sage, der Widerstand muss von uns kommen. Nicht die Aufträge an die Kreativgesellschaft. Das ist kein Auftrag an die Kreativgesellschaft, sondern das war nur ein Hinweis. Und in der Weise kann die Kreativgesellschaft bei ihren Ansprechpartnern das durchaus problematisieren. Und ich meine, da wäre sicherlich genau in dem Sinne, dass von ändern. Den Teilmärkten, von diesen sogenannten Teilmärkten, eben solche Anregungen kommen. Klar, diese Anregungen kommen, aber jetzt nochmal, also die Adresse, ist eigentlich bei Hamburg Hof 11, wo ihr Mitglieder sein müsstet und sagen, das sind unsere Interessen, die wollen wir durchsetzen, weil wir sind die Bürger in dieser Stadt, nicht die Gesellschaften in dieser Stadt, die als Dienstleister für einen Kreis von Leuten auch eingerichtet ist. Der Eckbert sagt das zwar auch immer wieder, dass er sich darüber bewusst ist, dass es nicht so ist, aber unterm Strich ist es dann doch so, muss so viel Umsatz machen, dass man mehrwertsteuerpflichtig ist, damit man in dieser Statistik überhaupt auftaucht. Ja? Ihr bemüht euch zwar, die Zahlen rauszufinden, wie viele Menschen tatsächlich für und mit der Kunst leben, aber das nicht ausschließlich können. Nichtsdestotrotz ist der Auftrag an die Kreativgesellschaft, sich um diejenigen zu kümmern, die davon leben können oder die das Ziel haben, ausschließlich davon zu leben und denen in der Aufbauphase zu helfen, aber mit dem Ziel, dass sie tatsächlich kommerziell erfolgreich sind. Ich bin der Auffassung, Kunstförderung ist ein Auftrag dieses Staates, die muss dieser Staat auch erfüllen und wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass wir die Kriterien, die dieser Staat wahrnehmen muss, erkennen muss um Kunstförderung möglich zu machen. Dazu gehört es auch, dass Künstler, die nicht in die Mehrwertsteuerumsatzpflichtigkeit reinkommen, die Möglichkeit haben, in Ateliers zu arbeiten und zu wohnen, dass diese Kategorien dem Staat bewusst gemacht werden, damit die wahrgenommen werden. Wenn wir uns auf die Kreativwirtschaft verlassen, dann sind wir verlassen. Wenn es Leute gibt, die viel Geld damit verdienen, und die können wir auch noch unterstützen darin, dass sie viel Geld verdienen. Wunderbar. Machen. Soll. Ja, da sind wir auch liberal genug, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nicht so liberal, dass wir denken, die Kreativwirtschaft ist der Königsweg in alle diese Probleme zu. Also wir als Bürger dieser Stadt, nochmal der Appell, wir müssen unsere Forderungen zusammenpacken und in einer zahlenmäßig wirklich auch namhaften Größe auf diese Regierung, auf den Senat und auf die Behörden zugehen, und dann kriegen wir auch was bewegt. Ja, vielleicht darf ich da kurz zwei Sätze dazu sagen. Aber ich glaube, da wollte jemand. Aber vielleicht darf ich. Er wollte ja dazu was sagen. Ne? Ja, das darf man ja, auch gleich. Da ist auch noch eine Beantwortung. Also, Entschuldigung. Also, erstens mal finde ich das wirklich wichtig, dass die Akteure der Kreativwirtschaft sich zusammenschließen und gemeinsame Forderungen formulieren. Da würde ich Andreas Lübers immer unterstützen, überhaupt gar keine Frage. Das ist auch etwas, was uns als Dienstleistungsunternehmen wirklich helfen würde, weil wir tatsächlich ein Dienstleistungsunternehmen sind, aber natürlich nicht die Akteure. Was nicht stimmt, ist, in meinem Auftrag steht nichts davon drin, wo eine Untergrenze ist oder nicht. Und da steht auch nichts von Umsatzsteuer drin, oder da steht auch nichts davon drin, dass das Ziel ist, alle sozusagen einen wirtschaftlichen Erfolg zu bringen. Das steht da schlicht und ergreifend nicht drin. Das ist einfach falsch, muss man einfach an dieser Stelle auch sagen. Aber jetzt ist Martin dran. Martin, komm. Hier tun sich ja so lustige Gegensätze auf, dass du... Ja. Also, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, dass sich der Erfolg von kreativer Betätigung an der Umsatzsteuerzahlung misst. Aber ich habe eine Frage, nämlich, wenn das denn so wäre, dass das Ziel so ist, möglichst viele Atelierflächen günstig zur Verfügung zu stellen, dann müsste doch mal wenigstens das anfangen, wie zum Beispiel mit Teilzeitateliers, offenen Ateliers, Kurzzeitateliers, also das, was dem Künstler, der in der Anfangsphase steht, nichts kostet. Davon habe ich jetzt aber gerade nichts gehört. Das wundert mich, dass ich Edgar Rühl singt und der. Also irgendwie könnte man zwischen die Rollen tauschen oder wie? Nö. Warum? Wir fühlen uns ja, glaube ich, jeweils ganz wohl in den Rollen. Also, es gibt natürlich temporäre sogenannte Zwischennutzungen, und wie schon gesagt, es gibt auch einzelne, zu wenige, die sozusagen keine Miete kosten, sondern nur die Nebenkosten. Also da gab es Post, Scharhof, Großer Burster, Hahntrapp, da gab es ein paar Objekte. Nicht sehr viele und bestimmt auch nicht ausreichend genug, aber auch da, also wir wissen darum und wir versuchen unser Bestes, überhaupt gar keine Frage. Richtig offene Ateliers, reingehen, hinstellen, Staffeleien malen, fertig. Das gibt es im Frappant, das gibt es im Gängeviertel und sonst gibt es nicht. Ja, wir versuchen, dass Frappant da bleibt, wo sie sind. Ja, wir versuchen dem Gängeviertel zu helfen, dass sie dort die Aufgaben in der Fabrik zum Beispiel finanziell tragbar abgebildet kriegen. Also weil das ist ja ein Objekt, was Geld kostet, was sie über die Mieten nicht einspielt. Ich habe jetzt vorletzten Freitag wieder zusammengesessen, wo es um eine Kalkulation ging für diese Dinge mehr. Also es ist nicht so, dass wir uns darum kümmern. Ich habe hier nicht lauter Erfolgsmeldungen, das ist ja klar. So, also das sind wir haben da schon noch weite Wege zu gehen, aber wir sind auch schon ein Stück weit gegangen. Ja. Also das, was du jetzt gerade sagst, das ist genau das, was ich meine. Woraus ist Frappant entstanden? Aus einer Besetzung. Woraus ist das Gängeviertel entstanden? Aus der Zwischennutzung ist das Frappant entstanden. Ja, die Zwischennutzung ist aber auch die Besetzung gefolgt. Ja, die Besetzung ist vorangegangen. und das Gängeviertel genauso. Wenn die Akten, das sind beides EVs, beziehungsweise eine Genossenschaft und ein EV, wenn die Aktivität nicht von uns selber kommt, uns wird keiner was vor die Füße setzen. Diese Forderung nach macht mal offene Ateliers, das wird nicht funktionieren. Und das ist das, wo wir echt sagen, wir müssen uns zusammenschließen und gemeinschaftlich solche Forderungen auch helfen umzusetzen. Wir als darstellende Künstler, als Dachverband der Freien Theater sind gerade dabei, ein genossenschaftliches Modell für den Wiesendamm 24 zu organisieren, damit es endlich in dieser Stadt Probenräume fürs darstellende Spiel gibt. Das gibt es nämlich nicht. Und wer hat das initiiert? Das sagst du auch mal kurz. Du hast uns zusammengeführt. Wer hat den Schweiß der letzten Monate da reingesteckt? Also wir müssen alle was tun. Wir müssen uns alle bewegen. Aber ganz kurz, er möchte schon die ganze Zeit was sagen. Bitte. Ja, danke. Also erstens, von meinen Erfahrungen im Kunstfeld, ich bin nicht so richtig überzeugt, dass ein Lobby unter die Leitung von dem Medienunternehmer Otto wird also richtig die Ökonomisierung der Kunst bekämpfen. Bist du Frank Otto? Persönlich? Als ich in der AfDK war, ja. Und zweitens, in was betrifft die Kreativgesellschaft, ich fand dieses Beispiel mit der Finanzamt in Altona ziemlich illustrativ, insofern, dass dieses Finanzamt war Thema, eben weil sie besetzt war von jungen Autonomen, die ein Kulturzentrum machen wollten. Und nach ihrer Rausschmiss, dann kommt einige Monate später ein Angebot für die Vermietung mit 10 Euro pro Quadratmeter für diesen Raum. Natürlich für kreative Leute das alles gut sozial angesehen. Für mich, das riecht ein bisschen wie Whitewashing, wie man sagt auf Englisch. Und ich fand es etwas so verheerend, dass sie selber an der Leitung der Kreativgesellschaft erlauben, sich zu sagen, ja, Kulturwirtschaft ist ein Oxymoron. Das ist aber ein Schlüsselbegriff von der ganzen Konstrukt. Und ich finde das dann zynisch, davon zu distanzieren. Also entweder sie kennen sich so ihre Begriffe, mit denen sie arbeiten, oder nicht. Und mein Problem mit diesem Begriff ist, dass es ist noch schlimmer als ein Oxymoron, das ist eine historische Umdeutung. Das nimmt der Begriff Kulturindustrie von der Frankfurter Schule, die negativ kodiert war, in eine Kritik gegen Kapitalismus, gegen die Ökonomisierung eben von aller Fälle des Lebens. Ja. Und davon macht ein Thema, über den ja, man jubeln kann. Und das Ergebnis, wenn die Kulturbehörde, also wenn unter der Steuerung der Kulturbehörde oder so, unter die Unterordnung, dann Gelder fließen zu Sachen wie Presse, Werbung, Software, Gaming und Design, die für mich nichts mit dem Bereich Kunst mindestens zu tun haben, oder die klassischen Bereiche Musik, darstellende Kunst und Architektur, sagen wir vielleicht, Film. Dann ich frage mich, warum sind Sie nicht eigentlich der Wirtschaftsbehörde untergeordnet? Das wird viel mehr Sinn machen. Aber dann, man muss ein bisschen, man hat nicht mehr diese guten Gewissengenerator kreativ. Dann ist es klar, es ist knallhart Wirtschaftsforderung. Ja, ich glaube, Manfred, oder erstmal eine Antwort. Ja. Weiß nicht, ich kann erstens mal eine Antwort geben. Theodor Wiesengrund Adorno hat auch mal einen Aufsatz darüber geschrieben, warum er Jazz nicht mochte, weil es Teil der Kulturindustrie ist. Also die Begriffe entwickeln sich tatsächlich. Ja, Benny Goodman ist. Ja, er kannte nicht die schwarze Jazz. die Begriffe entwickeln sich ja offensichtlich auch weiter. Also erstens mal ist es tatsächlich am Ende, und deshalb habe ich damit begonnen, und wir können das auch intensivieren, und es ging ja hier dann eher auch um sozusagen eine Beschreibung von dem, was wir konkret für die bildende Kunst in Hamburg machen. Aber natürlich muss man eine lange und intensive Auseinandersetzung über diese auch theoretischen Hintergründe führen. Das ist überhaupt ganz und gar keine Frage. Und das ist auch ein richtiger Impuls. Ich weiß nicht, ob wir das heute hier zusammen tun wollen. Also nämlich die Frage, wie in welchem Spannungsverhältnis bewegt sich Kunstförderung zu dem, was Kreativwirtschaft ist? Wo ist das, was Andreas Lübbers vorhin sagte, worin besteht die Gefahr der Ökonomisierung von Kunst? Ist das etwas, was sozusagen zusätzlich als neue Möglichkeit entsteht, oder ist es tatsächlich ausschließlich Neoliberalismus, der da stattfindet? Das muss tatsächlich intensiv diskutiert werden, und wir haben dazu eine Position. Das ist das eine. Zweitens mal, es gibt nicht so viele Einrichtungen zur Förderung der Kreativwirtschaft, aber viele davon sind anders als wir den Wirtschaftsbehörden zugeordnet. Das macht die Dinge im Sinne eines Verständnisses von dem, was Kreativwirtschaft auch sein kann, macht es die nicht besser. Und natürlich ist es sozusagen auch Frankfurter Schule zu sagen, es gibt nichts Wahres im Falschen. Ja? Das heißt ja auch die Kunst ist am Ende Teil eines Wirtschaftssystems. Und dann kann man sich auf die Beine stellen, auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln. Man wird diesem System ja nicht entfliehen. Es gibt nicht eine Kunst. Man kann diesem System nicht entfliehen. Und deshalb finde ich es auch immer sehr schwierig, sich auf eine Position zu beziehen, die ich in der Kunst natürlich am intensivsten höre, und die höre ich bei Software Games nicht so häufig. Aber ich sage Ihnen auch, die Verbindung zwischen dem, was da Kunst ist, ist manchmal größer, als Sie sich das vorstellen können, auf der Akteursseite. Der Versuch zu sagen, ich entziehe mich, indem ich mich auf Kunst zurückwerfe, entziehe ich mich sozusagen dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben, auch das ist falsch, weil das geht nicht und das funktioniert nicht und das gibt es nicht. Das ist Lachpolach-Kunst, das ist nicht aktivistische Kunst. Das gibt es auch, die politisierte Brüche der ganzen 20. Jahrhundert. Ich glaube, da will noch Manfred, du wolltest eben was sagen. Ja, nochmal zurück. Also zum einen, was Andreas Lübbers gesagt haben, was Sie gesagt haben vorhin, dass natürlich, wenn was passiert, muss es von uns kommen. Ja. Finde ich super. Ja, ja. Finde ich auch gut. Das unterschreibe ich auch sofort. Ich meine, als BBK sind wir natürlich auch jemand, der versucht, was auch zu verändern. Also auch politisch zu verändern, auch wenn es manchmal vielleicht sehr weit weg ist. So. Aber meine Frage wäre jetzt noch einmal ein bisschen konkreter, was macht eigentlich der Verein, oder was hat bisher der Verein Hoch 11 konkret gemacht? Also was passiert da? Wie sieht das genau aus? Auch im Sinne von Mitgliederwerbung, die Sie ruhig machen können hier. Also was machen Sie konkret und was haben Sie gemacht und was haben Sie sozusagen für die Zukunft noch? Okay. Also, und kostet es einen Mitgliedsbeitrag? Da höre ich da gerade noch. Bitte? Kostet es einen Mitgliedsbeitrag? Also, ja. Als Zusatzfrage. Also, ich werbe nicht ruhig um Mitglieder, sondern ich werbe unruhig um Mitglieder. Und ich muss sagen, wie heißt der Kollege, der gerade gesprochen hat? Michael? Chevalier. Ich wundere mich, er ist französisch. Ja. Offensichtlich hat unter diesen unsäglichen Sarkozy-Zeiten auch das französische Demokratieverständnis ein bisschen arg gelitten. Dieser Verein ist unter einer Leitung eines gewählten Vorstandes. Und wenn Frank Otto deiner Meinung nach überhaupt nicht der Richtige ist, der Vertreter ist, dann wäre es Zeit, jetzt einzutreten und zu sagen, bei der nächsten Vorstandswahl sorge ich dafür, dass so ein... Das kennen wir von der Hamburger Kunstverein mit Falkenberg und Weiz. Das haben wir schon erlebt. Was habt ihr da erlebt? Was passiert, wenn man eintretet gegen die Geschäftsmänner hier in dieser Stadt? Es wird gewählt. Im September wird gewählt und dann entscheidet sich das. Sorry, aber ich weiß nicht, in was für Demokratien ihr lebt. Bei uns funktioniert es tatsächlich so. Und wenn Frank Otto abgewählt wird, dann ist er weg. Und wenn ich abgewählt werde, dann bin ich auch weg. Und wenn ich mich weiter so aus dem Fenster hänge, dann treten die alle bei und sagt, also, der muss weg. Ja? Das ist okay. Ja? So soll es auch funktionieren und so muss es auch funktionieren. Wir haben die letzten Monate sehr darauf verwandt, eine eigene Position zu erarbeiten mit einem Handlungspapier, das sehr umfangreich geworden ist, sind über 50 Seiten. Die stehen auf unserer Homepage hamburghoch11.de, in mehreren Schreibweisen übrigens erreichbar. Dort kann man die Handlungsempfehlungen, die wir ausgesprochen haben, an den Senat nachlesen. Dort kann man auch das Thesenpapier, das wir als Akteure entwickelt haben, lesen. Wir haben alle ehrenamtliche Aufgaben, das heißt also, wir geben unsere Freizeit dran, sind im Wesentlichen in unseren jeweiligen Verbänden organisiert und machen da auch die Hauptarbeit. Das heißt also, was bis jetzt von Hamburg Hoch 11 gekommen ist, waren im Wesentlichen Mitgliederwerbungsversuche, aber auch Diskussionen und Auseinandersetzung über jeweilige Teilmarktbereiche. Wir sind ausgestattet worden mit etwas Geld seitens der Kreativwirtschaft, der Kreativgesellschaft, um dem Verein die Möglichkeit zu geben, eine eigene Homepage zu entwickeln und einige Veranstaltungsformate abzuhalten. Das Geld ist jetzt mittlerweile aufgebraucht. Ob es Neues geben wird, steht sehr in den Sternen. Deswegen sind wir dann angewiesen auf Mitgliedsbeiträge. Im Moment haben wir die noch bei 30 Euro im Jahr. Auf der nächsten Mitgliederversammlung wird die Mitgliedschaft dann darüber abstimmen müssen und auch diskutieren müssen, wie viel Geld zukünftig gezahlt wird und welche Staffelung es geben wird. Das wird jetzt im September der Fall sein. Dicke. Also ich wollte nur, ich war von Anfang an dabei, als Franz Rathel eingeladen hatte zu diesem Treffen, weswegen der Berufsverband, der mit seinen 600 Mitgliedern ja ein relativ großer Verband ist hier in der Stadt und auch eine gewisse Bedeutung, jedenfalls politische Bedeutung hat, warum wir jetzt dem Hoch 11 bisher nicht beigetreten sind oder überhaupt diesen ganzen Prozess dieses Clusters nicht mitgemacht haben, war natürlich auch die Einsicht, dass wenn wir spezielle Forderungen nach HSK, nach Hartz IV und so weiter und so weiter stellen und mit dem Senat in Kontakt treten, dann ist es natürlich eine weitere Hürde, wenn in so einem Verein, wo jetzt noch 11 weitere Teilmärkte oder 10 weitere oder wie auch immer vertrieben sind, also rein organisatorisch, also wir würden natürlich gerne mit diesem größeren Verbund, also solche Forderungen an den Senat stellen, das ist gar keine Frage. Es ist nur die Frage, wie kann man das ohne jetzt noch mehr Bürokratie, weil wir arbeiten ja auch alle ehrenamtlich, nicht? Also wir bekommen ja auch kein Salär dafür, sondern es kompliziert natürlich die Sache. Einerseits, auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass dadurch, dass da noch sehr viel mehr dranhängt, dass so eine Anfrage dann möglicherweise auch ein ganz anderes Gewicht bekommt. Das ist natürlich schon klar. Ne? Nur wie kann man das jetzt organisatorisch lösen, dass das nicht zu kompliziert wird? Also wenn wir jetzt spezielle Anliegen haben, die bildende Kunst betreffen, die betreffen dann zum Teil eben auch die darstellende Kunst, das hast du ja auch schon gesagt, das ist klar, wie aber viele andere Bereiche eben nicht, wie kann man sich da verständigen, dass man solche Papiere überhaupt auf den Weg bringt? Also die Bereiche, die es nicht betrifft, die spielen ja keine Rolle, die brauchen wir in dem Moment dann nicht zu aktivieren. Wichtig ist, dass wir die Bereiche aktivieren, die es betrifft. Und da mag man sich manchmal wundern, wie groß denn dieser Bereich denn doch ist, der davon angesprochen ist. Wir haben folgendes Konstrukt. Wir sagen, wir sind herzlich gerne bereit, falsches Wort, wir stehen da mit der Maßgabe, so sollte man das sagen, dass wir auf keinen Fall eine Kannibalisierung innerhalb der einzelnen Verbände wollen. Das heißt also, Hamburg Hoch 11 sagt ganz explizit, wir übernehmen nicht die Aufgabe des Verbandes der bildenden Künstler. Wir übernehmen nicht die Aufgaben des Berufsverbandes der Film- und Bühnenschauspieler. Wir übernehmen nicht die Aufgaben von einem Architekturverband. Aber wir würden uns freuen, die Verbände bei uns als Mitglieder zu sehen. Die Mitglieder der einzelnen Verbände werden automatisch außerordentliches Mitglied von Hamburg Hoch 11, ohne einen eigenen Beitrag dann bezahlen zu müssen, dürfen natürlich beitreten. Aber dadurch kriegt man halt eben eine zahlenmäßige Relevanz auch hin. Und was die Kommunikation der einzelnen Themen untereinander angeht, dafür gibt es halt eben einen arbeitenden siebenköpfigen Vorstand, der dann auch den Auftrag bekommen sollte aus der Mitgliedschaft: Leute, sorgt doch mal bitte dafür, dass ihr alle die zusammenkriegt, die gerne dieses Wohnen- und Arbeiten-Thema so konkret bearbeiten wollen, dass wir damit rangehen können an politische Entscheider. Und dann wird diese Aufgabe auch durchgeführt, und wie in jedem Verein, wenn es nicht passiert, dann muss dieser Vorstand wegen Versagens abgewählt werden. So ist das. Ja, ich glaube, wir sollten die Runde jetzt langsam schließen und zum anderen übergehen und vielleicht noch in kleineren Kreisen uns fechten und austauschen und Wünsche äußern und bedanken uns natürlich, dass ihr da gewesen seid, und bleibt noch ein bisschen. Ja, gerne. Danke auch. Ja, gehen wir da mal. Ja, erstmal verdauen, ne? Oder?